Gesicht im Schatten, zerfressen von den Ratten. Reißt er sich zusammen, wenn er auf dem Teppich liegt? Er reißt sich nicht zusammen, ist ihm egal. Jemand spricht mit ihm. Sprich mit ihm! Er hört nicht zu! Er weiß nur eines. Yeah.